Also ich weiß, dass man grundsätzlich eine Mischung aus Chloroform und diesem Industriealkohol GHB verabreicht, der dafür sorgt, dass die Kinder bewusstlos sind und auch keine Erinnerung daran haben. Und dann werden die halt ja halbe stundeweise vermietet oder sowas. Das ist ein Netzwerk von über 200 Pädophilen. Und ja, die machen Kindersexpartys in irgendwelchen Kellern. Einmal sind sie bei mir in die Wohnung eingebrochen, haben mich niedergeschlagen, mich betäubt, meine kleine Tochter auf mich draufgesetzt, davon Fotos gemacht, versucht mich damit zu erpressen, als ich darauf nicht reagiert habe und das Land einfach nicht verlassen wollte. Haben sie das in mehrfacher, also mehrtausendfacher Ausgabe auf Flugblätter gedruckt und haben das in der ganzen Stadt verteilt. Also da wurde auch im Regionalfernsehen ein Gegenaufruf gestartet, dass man mich eben bitte nicht umbringen soll, sondern dass ich kein Kinderschänder, sondern ein Opfer von einem pädophilen Ring bin. Ja, also... Wer war dieses regionale Fernsehen? Bei Centra TV war das. Die wurden in den Stadtteilen, in denen ich Wohnungen habe, wurden die verteilt. Die wurden in der Altstadt großflächig verteilt. Die wurden in Läden verteilt und da stand sogar eine Internetadresse drauf, auf der man sich dazu verabreden kann, mich umzubringen. Da war ein Passfoto von mir drauf und so, das war richtig schön gestaltet. Ja, meinen Nachbarn hat man vor 2,5 Jahren gezwungen, mich mit Dichlormethan zu vergiften, aber weil der halt den Braten gerochen hat und ein sehr alter Mann ist, hat er die Hälfte von dem Mittel, was er mir verabreichen wollte, selber getrunken. Dann sind wir beide nicht gestorben, sondern lagen beide nur 2 Tage im Koma. Ja, da ist interessanterweise auch noch der Rettungsdienst wohl gekommen, weil ich vor Schmerzen so laut geschrien habe, dass halt jemand einen Rettungsdienst gerufen hat. Aber als ich denen erzählt hatte, dass ich gesoffen hatte, sind die einfach wieder weggefahren, obwohl ich wohl schrecklich rot gewesen sein muss und auch da nicht aufgehört hatte zu schreien. Ich kann die Polizei nicht rufen. Ich habe schon öfters versucht, die Polizei zu rufen. Man kommt nicht. Die kommen nicht und wenn die kommen, dann wird man nur bedroht. Und einem wird gesagt, wenn sie nochmal anrufen, bezahlen sie den Einsatz. Was fällt ihnen ein, hier anzurufen, Mann. So, nachdem man natürlich auch Jugendlichen bei mir in der Gegend so einen Schwachsinn erzählt hätte, wie, dass ich meine Freundin verprügeln würde und ihr lebenswichtige Medikamente vorenthalten und sowas und die mich dann nach Hause gejagt haben mit Eisenstangen und meine Türen einen halben Tag belagert, ist die Polizei natürlich auch nicht gekommen. Dann hat man an meinem Fahrrad rumgeschraubt. Da gibt's im Motorradrockermilieu, das dieser ganzen Sache ziemlich nahe steht, auch ziemlich viele Methoden. Da hat man die Vorderachse manipuliert, was zu einem Unfall führte, bei dem ich dann auch schwer verletzt war und 2 Monate das Haus nicht verlassen konnte. Also ein paar Wochen gar nicht aufstehen und dann ein paar Wochen das Haus nicht verlassen. Interessanterweise hat das dazu geführt, dass meine Freundin aufhörte, Drogen zu konsumieren und sich ganz von der Mafia verabschiedet hat. Aber naja, haben die sich im Endeffekt selbst ins Fleisch geschnitten. Ja, dann einmal wurde mir ein Extrakt vom Giftsumach, also vom Gift-Efeu ins Gesicht geworfen. Ich dachte zuerst, dass das die kleingeriebenen Kokons vom Eichenprozessionsspinner gewesen wären, aber wie ich nachher von meinem Schwager erfahren habe, der halt für diese Organisation schon seit seinem 13. Lebensjahr arbeitet, der wurde aus Rumänien importiert und seinen Eltern abgekauft. Wie ich von dem erfahren habe, war das Giftsumach. Ach so, genau, die zünden auch recht gerne Geschäfte an und erpressen Leute und so und erzielen damit, dass Menschen andere vergiften. Nach Gerüchten, die ich gehört habe, sollen die eine ganze Lagerhalle von einigen hundert Quadratmetern besitzen mit verschiedenen Verpackungs- und Versiegelungsgeräten, mit denen die manipulierte Zigaretten und manipulierte Flaschen und sowas herstellen können. Also es gibt halt, gab gerade bei den alten Autos den Trick, dass man mit einer wirklich scharfen mit einem Rohrschneider, also mit einem Gerät, das einmal rundherum um runde Dinge schneidet, eine Bremsleitung einschneidet. Und wenn man weiß, welcher Autotyp das ist und wie oft man mit dieser Rohrzange drum gehen muss, damit nur noch eine dünne Schicht vorhanden ist, dann ist die Bremsleitung nicht durchgeschnitten, aber so weit durch, dass sie aufplatzt, wenn man 5 bis 10 Mal kräftig bremst. Ja, bitte? Hier ist Herr Pohlmann aus Bielefeld. Mhm. Ja? Wir hatten heute telefoniert? Ja, wir hatten heute telefoniert. Haben Sie jetzt Zeit? Ob ich Zeit habe? Ja, jetzt. Jetzt im Moment, ja, theoretisch schon. Ich schreibe zwar gerade, aber eigentlich habe ich Zeit, ja. Können Sie mir diese Angelegenheit noch einmal schildern, was da damals passiert ist mit den Kindern, mit der Polizeikriminalität, mit der Kinderprostitution? Also angefangen hat's alles, meine Mutter hat schon vor ungefähr 16 Jahren das erste Mal einen Pädophilen angezeigt, der sich an meinen Schwestern vergriffen hatte. Da hat man auch versucht, sie als unzurechnungsfähig darzustellen. Aber das konnte meine Mutter, da sie es rechtzeitig wusste, mit der Vermeidung von einem Besuch in den Ämtern und einem Gegengutachten widerlegen. Und ja, mir ist später dann irgendwann aufgefallen, dass der Judo-Lehrer, der durch diesen Pädophilen an uns vermittelt wurde, mich auch missbraucht hat. Daraufhin bin ich zur Düsseldorfer Kriminalpolizei gegangen. Die hatten mir einfach gesagt, dass gegen diese Gruppe nicht ermittelt wird und haben mich bedroht. Als ich dann später nochmal wiedergekommen bin und nach einer Art Kommission für innere Angelegenheiten gefragt hatte, hat man mir gesagt, dass man mich jetzt zusammenschlägt, wenn ich nicht gehe und mir eine Waffe unterjubeln würde. Danach bin ich auch nicht mehr dahin gegangen. Ich meine, wenn ein 14-Jähriger von bewaffneten Polizisten bedroht wird, dann geht der einfach, ja. Daraufhin habe ich ein Netzwerk mit Eltern, also ich habe das natürlich Eltern, Lehrern erzählt in der Schule damals und daraufhin hat sich ein Netzwerk gegründet, das angefangen hat, diese Leute zu beobachten, zu überwachen. Es wurden auch enorme Summen investiert, um Kontakte herzustellen und um deren Geldflüsse zu stoppen. Und ja, Geheimdienste sind eingeweiht gewesen, das ist ja das Lustige. Die haben aber offiziell keine Mithilfe zur Verfügung gestellt. Aber das Geld dieser Organisation wurde, soweit ich weiß, zu großen Teilen beschlagnahmt. Aber naja, das hindert die auf jeden Fall nicht daran, weiterzumachen. Ja, und jetzt ging es halt, ja, dass die angefangen haben, meine Kinder irgendwann zu missbrauchen. Also meine Lebensgefährtin wurde auch in dieser Organisation geboren, zu dem Zweck missbraucht zu werden. Das ist ziemlich perfide, was diese Menschen machen. Der Vater meiner Lebensgefährtin hat schätzungsweise 7 bis 8 Kinder mit drogensüchtigen Prostituierten in sozial schwachen Stadtteilen und die bekommen halt Drogen dafür, dass sie geschwängert werden und ihre Kinder dann ja der Organisation überlassen. Ja, was müssen die Kinder dann machen? Ich weiß, dass man grundsätzlich eine Mischung aus Chloroform und diesem Industriealkohol GHB verabreicht, der dafür sorgt, dass die Kinder bewusstlos sind und auch keine Erinnerung daran haben. Und dann werden die halt ja halbe stundeweise vermietet oder sowas. Das ist ein Netzwerk von über 200 Pädophilen. Und die machen Kindersexpartys in irgendwelchen Kellern. Und ja, also aus dieser Familie stammt meine Lebensgefährtin. Da meine Lebensgefährtin aber sozusagen das Privatspielzeug ihres Vaters war, wurde die schon als Kleinkind stark psychopharmakaabhängig gemacht, mit 13 dann kokainabhängig. Und es hat sich mit 13 auch frei in der Öffentlichkeit, in Schwimmbädern, auf öffentlichen Toiletten prostituiert. Aber das Jugendamt interessiert das nicht. Die Schule, auf der sie war, da wurde auch eine Lehrerin bestochen. Das Jugendamt ist natürlich auch in der Sache mit drin. Also eingeweiht, die beziehen doppelt Gehalt nach eigener Aussage von einer Beamtin, die mich auch vorher genauestens untersucht hatte, ob ich nicht ein verstecktes Tonbandgerät bei mir trage, bevor sie mich offen erpresst hat. Ja. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, was wollen sie hören? Also es gibt, wer kann denn beispielsweise bezeugen oder bestätigen, dass die Polizei dahinter steckt? Ja, Polizisten, das ist ja das Witzige. Einzelne? Ja, einzelne Polizisten, die aber durch Disziplinarmaßnahmen ziemlich schnell aus dem Weg geräumt werden. Und ich weiß, dass es viel Material im Internet gibt. Das ist halt die Sache. Also der Polizei wurde auch schon eine ganze Tüte voll Material, wo auch ich drauf bin, zugestellt. Ach, interessanterweise, das eine Mal sind sie bei mir in die Wohnung eingebrochen, haben mich niedergeschlagen, mich betäubt, meine kleine Tochter auf mich draufgesetzt, davon Fotos gemacht, versucht mich damit zu erpressen, als ich darauf nicht reagiert habe und das Land einfach nicht verlassen wollte, haben sie das in mehrfacher, also mehrtausendfacher Ausgabe auf Flugblätter gedruckt und haben das in der ganzen Stadt verteilt. Also da wurde auch im Regionalfernsehen ein Gegenaufruf gestartet, dass man mich eben bitte nicht umbringen soll, sondern dass ich kein Kinderschänder, sondern ein Opfer von einem pädophilen Ring bin. Ja, also... Wer war dieses regionale Fernsehen? Bei Center TV war das. Wo kann man das empfangen? Düsseldorf, Düsseldorfer Regionalfernsehen. Ist das Bürgerfernsehen? Ist das ein Bürgerfernsehen? Ja, sowas Ähnliches wie Bürgerfernsehen. Also ein kleiner Regionalsender. Center.tv heißen die. Ein offener Kanal? Nee, kein offener Kanal, sondern das ist ein kleiner Privatkanal, der sich speziell für Düsseldorf damit beschäftigt. Hier. Das ist wichtig zu wissen, da habe ich ja einige Fälle. Bitte? Ich habe ja einige Fälle, die Düsseldorf betreffen. Ja? Auch ich schon, ja sicher. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, in einem Stadtteil, also in drei Stadtteilen, von denen ich weiß, gibt es in jedem einzelnen mindestens 10 minderjährige Prostituierte. Und die sind auch recht öffentlich zugänglich. Die werden nicht in irgendwelchen Kellern gehalten oder sowas, sondern das sind die, die einfach so isoliert von allem sind, dass die da frei rumlaufen können. Also, naja. Ja, also... Erzählen Sie mal etwas über diese sogenannten Mordversuche oder Unfälle, die es bisher gegeben hat. Achso, einmal hat man mir halt einen... Von Anfang an? Von Anfang an, also ja. Als ich 16 war, hat der Vater meiner Lebensgefährtin erzählt, dass ich der Zuhälter meiner Lebensgefährtin wäre und hat einem Jungen, der ein paar Jahre jünger war als ich, einige 1.000 Euro, damals glaube ich schon, war noch D-Mark dafür gezahlt, dass er mir Methanol in ein Getränk tut, nachdem ich auf eine Party eingeladen wurde. Ja, dann immer wieder bei Familienbesuchen, die ich immer wieder mitgemacht habe, wo ich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe, um halt zu versuchen, mehr rauszubekommen, hat man mir immer wieder einen Cadmium-Extrakt, also ausgewaschene Cadmium-Akkus, aufs Fleisch getan. Da man das aber eindeutig schmeckt, habe ich davon meistens so gut wie nicht gegessen und gleich danach Kohletabletten und ein Entgiftungsmittel geschluckt. Meinen Nachbarn hat man vor 2,5 Jahren gezwungen, mich mit Dichlormethan zu vergiften, aber weil der halt den Braten gerochen hat und ein sehr alter Mann ist, hat er die Hälfte von dem Mittel, was er mir verabreichen wollte, selber getrunken. Dann sind wir beide nicht gestorben, sondern lagen beide nur 2 Tage im Koma. Da ist interessanterweise auch noch der Rettungsdienst wohl gekommen, weil ich vor Schmerzen so laut geschrien habe, dass halt jemand einen Rettungsdienst gerufen hat. Aber als ich denen erzählt hatte, dass ich gesoffen hatte, sind die einfach wieder weggefahren, obwohl ich wohl schrecklich rot gewesen sein muss und auch da nicht aufgehört hatte zu schreien. Ich wusste, wo ich war. Ich war eindeutig stark vergiftet, aber Rettungsdienste in Garat sind wahrscheinlich Drogenopfer gewöhnt und fragen sich einfach nur, was hat der wieder eingeschmissen und gehen wieder. Ja. Mein Nachbar hatte danach auch noch wochenlang übelste Stellen an der Haut. Ich habe 2 Wochen lang durchgekotzt. Das war wirklich fies, diese Vergiftung. Konnte man das Gift denn irgendwie nachweisen? Das hätte man eventuell nachweisen können, aber man kann ja nicht zur Polizei gehen. Die Polizei weiß, dass ich ein Opfer dieser kriminellen Bande bin. Und wenn ich zur Polizei gehe, kann ich froh sein, wenn ich nicht mit falschen Anschuldigungen da festgehalten werde. Ich kann die Polizei nicht rufen. Ich habe schon öfters versucht, die Polizei zu rufen. Man kommt nicht. Die kommen nicht. Und wenn die kommen, dann wird man nur bedroht. Und einem wird gesagt, wenn sie nochmal anrufen, bezahlen sie den Einsatz. Was fällt ihnen ein, hier anzurufen, Mann. So. Nachdem man natürlich auch Jugendlichen bei mir in der Gegend so einen Schwachsinn erzählt hätte, wie, dass ich meine Freundin verprügeln würde und ihr lebenswichtige Medikamente vorenthalten und sowas und die mich dann nach Hause gejagt haben mit Eisenstangen und meine Türen einen halben Tag belagert, ist die Polizei natürlich auch nicht gekommen. Und das ist, naja. Ja, ach so, dann hat man an meinem Fahrrad rumgeschraubt. Da gibt's im Motorradrocker-Milieu, das dieser ganzen Sache ziemlich nahe steht, auch ziemlich viele Methoden. Da hat man die Vorderachse manipuliert, was zu einem Unfall führte, bei dem ich dann auch schwer verletzt war und 2 Monate das Haus nicht verlassen konnte. Also ein paar Wochen gar nicht aufstehen und dann ein paar Wochen das Haus nicht verlassen. Interessanterweise hat das dazu geführt, dass meine Freundin aufhörte, Drogen zu konsumieren und sich ganz von der Mafia verabschiedet hat. Aber naja, haben die sich im Endeffekt selbst ins Fleisch geschnitten. Ja, dann einmal wurde mir ein Extrakt vom Gift-Sumach, also vom Gift-Efeu ins Gesicht geworfen. Ich dachte zuerst, dass das die kleingeriebenen Kokons vom Eichenprozessionsspinner gewesen wären, aber wie ich nachher von meinem Schwager erfahren habe, der halt für diese Organisation schon seit seinem 13. Lebensjahr arbeitet, der wurde aus Rumänien importiert und seinen Eltern abgekauft. Wie ich von dem erfahren habe, war das Giftsumach. Ja, also mit dem habe ich in gewisser Weise auch eine Verhandlung getroffen, dass man meine Kinder in Ruhe lässt, hat aber nicht geklappt. Später irgendwann mal, ach so, ja, hat man dann noch bei einem Überfall, den mein Schwager eingeleitet hatte, da hatte der mir auch einen Chloroformlappen ins Gesicht gedrückt, oder er hatte das eine Mal versucht, einen Chloroformlappen ins Gesicht zu drücken, aber da war ich gerade geistig so weit von all diesem Schwachsinn entfernt, dass ich gar nicht wahrgenommen hatte, was er davor hatte, und habe dann meine Cola weitergetrunken, mich gewundert, dass sie nach Alkohol geschmeckt hat. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist dann auch eigentlich erstmal gewesen, dass ich aufgewacht bin, interessanterweise keine Hose anhatte und recht verwirrt war. Und als ich dann rausgegangen war, haben auch Mitarbeiter dieser Organisation, die versucht mir zu helfen, versucht Beweise zu sichern, aber da die mir wohl auch noch Kokain in die Nase gepustet hatten, wusste ich, dass das im Endeffekt nur zu meinem Nachteil gewesen wäre, wenn ich da hätte Beweise sichern lassen, weil man garantiert Kokain in meinem Blut gefunden hätte. Und dann hätte man mich als kokainsüchtigen homosexuellen Stricher darstellen können. Und das, naja, wäre nicht in meinem Interesse gewesen. Ja, was mir später dann noch eingefallen ist, nachdem halt die vorübergehende Amnesie zu Ende ist, war, dass die mir dann mit einer Spritze irgendwas in die Peniswurzel gespritzt hatten und danach hatte ich da auch eitrige Entzündungen ein paar Wochen lang und da gehe ich davon aus, dass das hochchlorierte Biphenyle sind, weil das halt eine Standardmethode von denen ist. Ach so, genau, die zünden auch recht gerne Geschäfte an und erpressen Leute und so und erzielen damit, dass Menschen andere vergiften. Nach Gerüchten, die ich gehört habe, sollen die eine ganze Lagerhalle von einigen 100 Quadratmetern besitzen mit verschiedenen Verpackungs- und Versiegelungsgeräten, mit denen die manipulierte Zigaretten und manipulierte Flaschen und sowas herstellen können. Und recht gut Plastikfolien wieder zuschweißen, nachdem man sie geöffnet hat. Und ja, schleichende Vergiftungen sind die Standardmethode von denen, dafür zu sorgen, dass ihre Opfer, die nach dem 30. Lebensjahr ja sowieso kaum noch was wert sind, dann auch an Krebs versterben. Also die haben gute Ärzte, gute Informatiker, dass die hochrangige Politiker und einen Großteil der Polizei und der Sozialbehörden unter Kontrolle haben. Das ist nicht mal die Elite dieser Organisation. Ach so, das eine Mal, als sie jemanden von der Brücke geschmissen haben, da sind dann zwei Zivilbeamte aus einem Auto gestiegen, haben die umstehenden Leute nach Ausweisen gefragt, damit man die umstehenden Zeugen bedrohen kann, die gesehen haben, wie ein Mann von einer Brücke auf die S-Bahn-Gleise von der Bahn geworfen wurde. Das ist halt auch so eine Geschichte, die erzählt man sich heimlich und damit geht niemand zur Polizei. Das ist halt in Düsseldorf wirklich ganz extrem. Also ich bereue mittlerweile, dass ich überhaupt hier bin. Und soweit ich weiß, also ich hatte zwischenzeitlich ein Angebot, ich weiß nicht, ob das ein echtes Angebot war, von einer angeblichen Geheimermittlung des Bundesinnenministeriums in ein Zeugenschutzprogramm zu gehen, aber da kann es genauso gut sein, dass man in ein Auto steigt, die Möbel eingepackt werden und man einfach nie wiederkommt. So, und da bin ich auch nicht drauf eingegangen. Naja, da hätte man mir vorstellig werden müssen mit vernünftigen, also ja, weiß ich nicht, mit einem vernünftigen Angebot, dem man vertrauen kann und mir nicht nur am Telefon erzählen, dass man mich in Zeugenschutz nehmen will, aber ja, theoretisch hatte ich auch schon früh viele Kontakte, auch international zur Politik, um eben dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert, also dass vernünftig ermittelt wird, weil eben nach dem Zweiten Weltkrieg Geheimdienste in Deutschland gar nicht die Befugnis hatten, vernünftig zu ermitteln. Das scheint aber mittlerweile auch anders zu sein. Aber naja, soweit ich weiß, sind es hauptsächlich Menschen, die bei der CDU sind und die CDU beschmutzt ihr Nest nicht. Ich hätte auch für den Zeugenschutz eine eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben müssen, hätte dafür viel Geld bekommen oder eine wahlweise einen guten Job und angeblich die Möglichkeit, diese Verbrecher selber weiterzujagen. Aber da ich halt nicht mal weiß, ob dieses Angebot nicht selbst von Verbrechern kam und ich eigentlich mir das Recht, frei zu sprechen, nicht abkaufen lassen wollte, ja, habe ich es nicht gemacht. Also mittlerweile wäre ich froh, wenn ich es doch gemacht hätte. Irgendwie, keine Ahnung, wenn es dann um die eigenen Kinder geht, dass die schreckliche Sachen erleben müssen, dann will man doch freiwillig seine Fresse halten und mit Mördern zusammenarbeiten. Aber naja, ich bin ein bisschen verzweifelt. Woher kommen denn die Informationen, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie über 30 sind, vergiftet werden? Das hat meine Mutter durch Erpressung aus einem ehemaligen Mitglied herausbekommen. Der hat auch gesagt, also der hat in Neuss eine Autowerkstatt gehabt und war halt irgendwie dieser Organisation zumindest noch so viel schuldig, dass er ein Angebot der Mundpropaganda verbreitet hat, dass er Autos mit Ersatzteilen repariert und für Frauen mit Kindern macht er das sogar oft ganz umsonst. Und auf diese Weise hat sich diese Organisation halt an wirklich alleinstehende Frauen mit Kindern rangemacht, weil jede Frau, die irgendjemanden kennt, hat eine Möglichkeit, ihr Auto reparieren zu lassen mit Schrottteilen. Jeder Mann schraubt an Autos rum. Ich habe kein Auto, aber ich könnte trotzdem fast jedes Auto reparieren. Also das ist halt, ja, diese Masche gewesen. Mit dieser Masche wurde meine Mutter da reingebracht und da meine Mutter genau wie ich absolut hochbegabt ist und idealistisch, hat sie diesen Mann dann erpresst und ja, ich leide am Asperger-Syndrom, das heißt, ich habe eine spezielle Hochbegabung, ich kann mir alles, was ich höre, nach einmaligen Hören Wort für Wort merken und das für so ziemlich ewig. Und dadurch habe ich halt extrem viel über diese Organisation erfahren, weil man diese Leute grundsätzlich denken, das ist ein 8-9-Jähriger, der da steht, vor dem kann ich frei reden. Und da es bei mir auch nicht möglich ist, das Stockholm-Syndrom auszulösen, also egal wie sehr man mich foltert, egal wie lange man mich einsperrt, ich weiß, wer mir das angetan hat, und anstatt mich dann für Vergünstigungen zu bedanken, versuche ich mich zu rächen. Und die sind halt gewohnt, dass wenn die irgendjemanden 2 Tage einsperren und ihm nichts zu essen geben, der danach gar nicht mehr weiß, was los ist und sich dafür bedankt, wieder rauszukommen und dann sich mit den Menschen versteht, die ihn dann angeblich befreit haben. Deswegen habe ich diese Informationen bekommen, weil diese Menschen dachten, ich bin ein leichtes Opfer, aber weder meine Mutter noch ich sind leichte Opfer gewesen. Meine Schwestern scheinen diese genetische Veranlagung auch nicht zu haben. Also meine ältere Schwester hat 7 Jahre durchgehalten, meine jüngere Schwester ist schon seit ihrer Jugend drogensüchtig und hat kein halbes Jahr durchgehalten, würde ich sagen, seit ihr bewusst geworden ist, dass man versucht, sie zu beeinflussen. Und ja, meine ältere Schwester ist Steuerberaterin, hat ziemlich viel Geld, klagt zwar immer wieder über psychische Probleme und sonst irgendwas, aber die hat auch schon ganz seltsame Sachen gemacht. Also ich kann mich einmal erinnern, dass ich, ohne zu wissen, wie ich da hingekommen bin, in der Wohnung meiner Schwester aufgewacht bin. Und ich wusste, dass 2 Personen Sex mit mir hatten oder ich mit denen oder sonst irgendwas. Und ich meine, dass eins davon auch meine Schwester gewesen wäre. Deswegen gehe ich davon aus, dass meine Schwester auch, also auch meine dritte Schwester, ziemlich daneben ist. Das Lustige ist, ich habe sie danach noch reflexartig aus dem 2. Stock aus dem Balkon rausgeschubst. Sie ist dann in einem weichen Gebüsch gelandet und es war wohl kaum was passiert. Und erst als ich in Unterhose nach Hause gelaufen bin, ist mir klar geworden, dass ich nicht träume, dass ich wirklich gerade absolut abartige Sachen erlebt hatte. Naja, meine Freundin hat mir nicht mal Fragen gestellt, warum ich plötzlich nach einer Nacht, die ich weg war, in Unterhose vor der Tür stehe, aber... Gibt es da Zeugen für diese Angelegenheit mit dem auf die Straßenbahn schubsen da? Die Polizei hätte wohl jemanden von der Brücke runtergestoßen? Ja, da gibt es Zeugen, aber diese Zeugen sind eben den Tätern bekannt und werden bedroht. Also ich habe bisher noch keinen Zeugen erlebt, der es gewagt hat, auch nur zu versuchen auszusagen. Also ich glaube, der einzige Grund, dass ich noch halbwegs am Leben bin, ist halt ein Netzwerk an... Also es gibt, soweit ich weiß, sehr viele Journalisten, die informiert werden würden, wenn ich sterbe, und alle gleichzeitig eine Obduktion meiner Leiche fordern würden, weil ich halt von Anfang an gesagt habe, dass ich gegen korrupte Polizei ermittle und man mich bedroht und dass es eben korrupte Polizei gibt. Und da ich eben viele Fürsprecher schon zu diesem Zeitpunkt hatte, hat es, glaube ich, auch recht gut funktioniert. Also einer meiner Mentoren hatte auch damals schon Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst und deswegen sind mir früh Methoden bekannt geworden, mit denen man gut arbeiten kann. Ja. Aber irgendwo müssen doch nun Zeugen hergekommen sein, die von dem Vorfall mit der Straßenbahn und dem Unterschmeißen einer Person gesprochen haben. Nee, das ist eigentlich Hörensagen. Ich höre das und ich weiß halt, dass dieser Mann gestorben ist, nachdem der mir etwas verraten hatte, was er mir nicht hätte verraten sollen. Eine Woche später war er tot. Und ich weiß zum Beispiel, wie mein Schwager darauf reagiert, wenn man gesagt hat, dass das kein Selbstmord war oder dass er an dem Tod seines Vaters schuld war oder sowas. Schuldig. Ja, schuldig. Schuldig. Mir egal. Und ja, es ist halt eine Geschichte, die erzählt man schon jedem. Man traut sich nur nicht, damit zur Polizei zu gehen. Aber von wem haben Sie es denn dann erfahren? Durch einen Unbekannten? Ja, durch einen mir relativ Unbekannten. Also die Person war mir so unbekannt, dass ich jetzt nicht mehr sagen könnte, wer es gewesen wäre. War der auch Zeuge? Es gibt... Anwesend? Ja, es waren Zeugen anwesend. Das ist in der Düsseldorfer Stadt gewesen, an einer Brücke, wo auch freitags nachts wahrscheinlich genug Leute langgehen. Also die angeblichen Beamten, die angeblich sofort eine Verhaftung durchführten und Zeugennamen notierten, mussten Zeugennamen notieren. Deswegen waren da auf jeden Fall Leute. Und wenn diese Nachricht nur durch Zufall zu mir gelangt ist. Nicht mal, dass ich da irgendwas recherchiert hätte oder sowas, sondern das ist wirklich reiner Zufall gewesen. Also ich meine, vielleicht wollte man mir auch nahelegen, dass das kein Zufall war, damit ich Respekt vor irgendjemandem bekomme oder sonst irgendwas, aber ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht aber der Tote hatte mit Ihnen noch eine Woche vorher gesprochen? Ja, der hatte vor einer Woche, eine Woche davor mit mir gesprochen, hat mir die Summe genannt, für die sein Sohn welche Aufgaben erfüllen sollte. Also, ja, der sollte meine Schwester heiraten für die Summe von 205.000 Euro. Also das System, mit dem ich die Geldwäsche dieser Menschen zeitweise untergraben konnte, werde ich irgendwann mal selbst veröffentlichen. Mhm. Ja, das ist halt, naja. Wie haben Sie denn das erlebt, wo Sie in der Wohnung überfallen worden sind und betäubt worden sind? Dann hat man Fotos gemacht und wie haben Sie diese Fotos gesehen? Hat man ja, ich habe diese Fotos gesehen. Die wurden in den Stadtteilen, in denen ich Wohnungen habe, wurden die verteilt. Die wurden in der Altstadt großflächig verteilt. Die wurden in Läden verteilt und da stand sogar eine Internetadresse drauf, auf der man sich dazu verabreden kann, mich umzubringen. Da war ein Passfoto von mir drauf und so. Das war richtig schön gestaltet. Ja, und das ist halt... Ja, wo haben Sie denn die Fotos herbekommen? Aus der Nachbarschaft, oder? Also einmal habe ich zwei Leute gesehen, die ich kenne. Einmal diesen besagten Schwager und einen drogensüchtigen Freund von mir, die verteilt haben. Dann hingen die in dem Ortsteil, in dem ich wohne, in allen Geschäften. Dann lagen die massig auf dem Weg rum. Dann habe ich noch zwei Kinder gesehen, die vor der Schule verteilt haben. Dann habe ich die Polizeiwagen gesehen, die rumgefahren sind und die Dinger eingesammelt haben. Und dann habe ich nochmal am Abend, ich glaube, oder am Abend danach spätestens, den Aufruf im Fernsehen gesehen mit der Richtigstellung, dass ich kein Täter, sondern ein Opfer bin und dass man mich in Ruhe lassen soll. Also, dass das eine Racheaktion eines pädophilen Rings ist. Ja. Und Sie hatten eines Tages die Tür geöffnet, war das so, und dann hat man Sie niedergeschlagen? Ach so, ja, das waren Leute, die hatten meiner Lebensgefährtin mit Gewalt den Schlüssel abgenommen. Da habe ich versucht, die Tür zuzuhalten, aber da die halt einen Schlüssel hatten, haben die einfach, und weil die zu viert waren, haben die Tür einfach aufgedrückt. Einer hat mir sofort irgendwas über den Kopf gezogen. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass man mich geschlagen hat und wollte, dass ich die Augen aufmache, damit man halt gerichtsverwertbare Fotos bekommt, auf denen ich so aussehe, als wäre ich bei Bewusstsein. Ich habe instinktiv die Augen zugekniffen und irgendwann mal hatten sie keine Lust mehr auf mich einzuschlagen, weil ich ja irgendwann mal blaue Flecken bekommen hätte und halt die Platzwunde am Kopf war wohl schon groß genug, als dass ich hätte nachfragen müssen. Also als ich dann nachher aufgewacht bin, zwei Tage später interessanterweise, das habe ich auch nur dadurch gemerkt, dass ich in eine Abendschule gegangen bin und dachte, es wäre Donnerstag. Mir wurde dann aber gesagt, es wäre Freitag und dass ich gestern ja gar nicht in der Schule war. Und da kam mir das dann etwas spanisch vor, so mit Platzwunde am Kopf und fehlendem Erinnerungsvermögen. Ja. Also als ich das erste Mal diese Bilder gesehen habe, die auf diesem Flugblatt waren, war ich auch ziemlich paralysiert. Da ist mir das auch erst wieder wirklich in Erinnerung gekommen, was passiert war. Waren Sie allein zu Hause, als Sie da reinkamen? In der Wohnung war nicht? Hatten ja, da war ich alleine zu Hause. Also alle Nachbarn, die das mitbekommen konnten, sind eigentlich schon lange aus dem Haus entfernt worden. Die wurden teilweise bestochen. Der Nachbar, der gegenüber gewohnt hat, der hat ein ganzes Haus von denen bekommen. Also da steckt verdammt viel Geld hinter. Interessanterweise hat er sich bei mir dafür bedankt, dass ich ihm irgendwie drei Viertel seines neuen Hauses bezahlt hätte. Das ist absolut krank, was diese Leute erzählen. Naja. Ja. Gibt es da gewisse Stellen, wo man diese Personen antreffen und filmen oder ermitteln kann? Wenn es das gäbe, könnte ich das jetzt nicht sagen, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass mein Telefon unten am Verteiler abgehört wird. Also, aber es wäre später irgendwann einmal möglich. Es gibt ein ganzes Netzwerk, es gibt viele bekannte Zeugen. Die Sache ist halt nur, dass das Ganze halbwegs sinnvoll koordiniert werden muss, weil ich halt auch weiß, dass Informatiker gewisse Teile meiner Kommunikation korruptiert haben und nur darauf warten, herauszufinden, wann ich Kontakt mit dem Netzwerk aufnehme, um eben weiter einschränken und bedrohen zu können. Gab es in der letzten Zeit noch Drohungen? In der letzten Zeit, nee, in der letzten Zeit geht es nur noch über korrupte Behörden. Ja. Also Vertuschung, Verdunkelung. Genau, jetzt geht's alles über Behörden und die Leute halten sich so zurück. Es gab jetzt das letzte Mal vor einem halben Jahr, hat jemand versucht, mich eine Treppe runterzuschubsen, aber das war so dilettantisch, da das ist nur noch sozusagen ein ja, abgetrennter Arm der Organisation, der da versucht, sein eigenes Ding zu drehen. Da war doch noch ein Autounfall mit abgesägten Bremsleitungen, sowas in der Art, was Ähnliches, ne? Achso, ja, ja, genau. Da gab es auch mal was. Das war der große Bruder von einem Freund, der halt auch mit 13 gezwungen wurde, Kinderpornos zu drehen und so. Und da hatte der Bruder sich wohl irgendwie dafür eingesetzt, ihn zu schützen. Und ja, der, also es gibt halt, gab gerade bei den alten Autos den Trick, dass man mit einer wirklich scharfen Rohr, also mit einem Rohrschneider, also mit einem Gerät, das einmal rundherum um runde Dinge schneidet, eine Bremsleitung einschneidet. Und wenn man weiß, welcher Autotyp das ist und wie oft man mit dieser Rohrzange drum gehen muss, damit nur noch eine dünne Schicht vorhanden ist, dann ist die Bremsleitung nicht durchgeschnitten, aber so weit durch, dass sie aufplatzt, wenn man 5 bis 10 Mal kräftig bremst. Und junge Menschen sind halt einfach so, die fahren 160 auf der Autobahn und steigen voll in die Eisen, wenn irgendwo was ist, weswegen sie langsamer werden müssen. Und da ist das dann abzusehen, dass der irgendwann mal irgendwo gegengefahren ist. Das ist auf der Rückfahrt von Polen passiert. Und die beiden Freundinnen, die hinten im Auto waren, haben ganz detailliert erzählen können, wie der halt die Bremse gedrückt hat, nichts passiert ist, er in Panik geraten ist, noch fester und öfter die dritte Bremse gedrückt hat, aber hat nichts gebracht. Wenn man mit 170 anfängt zu bremsen und die Bremse einfach nicht funktioniert, dann knallt man mit 130, also mit 130 mindestens auf das Hindernis, das im Weg steht. Ja, und mit 130 in irgendeine Ausfahrt reinzufahren, ist höchstwahrscheinlich auch nicht besonders gesund. Das war der Bruder eines Kindergarten-Grundschulfreundes von mir. Also, ja, jemand mit dem, also der Bruder von einem sehr guten Freund von Warum mir. Warum hat man das gemacht? Warum hatte man das eventuell bei ihm gemacht? Ach so, weil der versucht hat, seinen kleinen Bruder vor dem Kinderschänder zu schützen. Also der Kinderschänder hat dem, also das ist ja auch das Lustige gewesen. Diesen Kinderschänder hatte ich nämlich dadurch verraten, dass ich die Adresse Lehrern gegeben hatte und dann Lehrer diese Adresse weitergegeben haben und die Polizei da zwangsläufig wohl zugreifen musste, weil man eben diese Lehrer, die sich schon alle abgesprochen hatten, die das also untereinander im Kollegium beredet hatten, weil man die ja nicht einfach alle bedrohen oder verschwinden lassen konnte oder so tun, als wäre da nichts, was zu ermitteln wäre. Und da dieser Mann halt ja für Computerteile, Computerspiele und sowas, also damit hat er halt kleine Jungs in seine Wohnung gelockt und hat die dann zu sexuellen Handlungen überredet und denen dafür kommt Computer bezahlt. Der hatte auch Kameras und sowas da und naja. Ja, ein Freund von diesem, von dem dann der Bruder ermordet wurde, der wurde auch irgendwann unter Drogen gesetzt und nahezu in aller Öffentlichkeit von Homosexuellen vergewaltigt, wurde auch nicht ermittelt. Was heißt denn vergewaltigt? Hat man ihn ausgezogen oder was? Ja, der stand wohl am Fenster, war irgendwie auf MDMA, also auf Ecstasy, und hat irgendwie gar nicht schlimm beeindruckt rumgeschrien, hey, ich werde gerade von einem Schwulen gefickt. Danach ist er 2 Jahre lang nie wieder gesehen worden, weil er natürlich in der Psychiatrie gelandet ist, nachdem er in dem Glauben, dass das cool wäre, allen Leuten auf der Straße entgegengeschrien hat, dass er gerade Sex mit einem Schwulen hat. Dabei war der halt nicht schwul, sondern nur ein durchschnittlicher 15-Jähriger auf harten Drogen. Also Ecstasy. Ja. Also, in Düsseldorf geht die Post ab, wie man so schön sagt. Gibt es da Personen, die die gleichen Erfahrungen haben oder bestätigen können? Ja, also es gibt viele. Ein guter Freund von mir hat auch eine Freundin kennengelernt, die sehr reich geerbt hat. Ich habe dann halt auch rausgefunden, dass der schon als kleiner Junge mit seiner Schwester Pornos drehen musste. Es gibt rein theoretisch sehr viele Leute, nur die meisten Leute werden nicht bereit sein, darüber zu reden. So, und Namen zu nennen ist relativ schwierig. Also Namen von Menschen, die ich sowieso schon angezeigt habe, die kann ich nennen, aber Namen von Menschen, die halt zum Beispiel Beweise haben könnten oder so, die kann ich erstmal nicht nennen. Also ich muss mal schauen, wie es überhaupt mit weiterer Berichterstattung im Allgemeinen aussieht und so, da ich natürlich jetzt auch neue Kontakte und neue Wege knüpfen muss, da meine alten Kommunikationswege korrumpiert wurden. Die Wohnung wechseln, das wäre doch sicherlich das Nächste. Bitte? Die Wohnung wechseln wäre doch sicherlich das Nächste. Ja, die Wohnung wechseln, aber ohne Geld ist das schwer möglich. Und ja, rein theoretisch müsste es schon sein. Aber das Blöde ist, wir werden im Moment ja auch erpresst vom Jugendamt und die Behörden finden einen ja theoretisch sowieso überall. Also so vor solchen Aktionen, dass jetzt irgendwie jemand mit einer Kalaschnikow vorbeifährt und uns über den Haufen mäht oder sowas, da habe ich keine Angst vor. So, wenn wir Zigaretten kaufen, dann schauen wir schon, ob der Tabak eventuell manipuliert worden sein könnte und versuchen, also so einzukaufen, dass wir uns relativ sicher sind, dass nichts manipuliert werden konnte. Ach so, genau, man hat auch mal versucht, mich mit einer vergifteten Remoulade, also mit einer vergifteten Tube Tomi-Remoulade zu bekommen. Aber weil die da so viel Gift reingespritzt hatten, dass das Zeug komplett geronnen war, habe ich das natürlich nicht gegessen. Ja, aber sowas interessiert die Behörden auch nicht. Ja, aber woher weiß man denn dann, dass Gift drin gewesen ist? Da habe ich auch nicht dran gedacht. Ich habe die weggeworfen, habe einen Brief an die Herstellerfirma geschrieben und die Herstellerfirma hat dann wohl einen Privatdetektiv hingeschickt. Und dieser Privatdetektiv hat das wohl herausbekommen, dass man versucht, mich zu vergiften, weil Leute, die in so einem Laden arbeiten, die nehmen sowas einfach hin. Also, das ist ziemlich grausam. Was hat denn der Privatdetektiv tatsächlich ermittelt? Der hat also gar nichts, weil ich die Tube ja schon entsorgt hatte. Mir wurde dann nur mitgeteilt, dass man versucht hatte, mich zu vergiften. Und ja, in der Zeit war ich sowieso etwas abwesend geistig, weil ich geistig von all diesen Angelegenheiten schon ein bisschen Abstand genommen hatte. So. Nochmal zurück zum Thema. Die Tube war auffällig, weil das Innere geronnen war. Genau. Deswegen, dann haben Sie die Tube weggeschmissen? Genau, und habe mich an den Hersteller gewendet, wie das denn sein kann. Ohne die Tube dem Hersteller zuzusenden? Genau. Ja, das war blöd. Das war halt unbedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das irgendeine Relevanz haben könnte, was in dieser Tube drin ist. Ich dachte, die wäre einfach nur überlagert. So, dass da was beim Herstellungsprozess schiefgegangen wäre oder so, oder keine Ahnung was, aber dass die vergiftet sein konnte, daran habe ich in dem Moment gar nicht so gedacht. Und wie viele Personen gibt es, die gesagt haben, dass sie als Kind schon mal in solch einer pornografischen Weise gefilmt worden sind oder filmen mussten? Ich oder wie viele ich kenne, mit denen das gemacht wurde? Wie viele Sie kennen? Mit denen das gemacht wurde. Ja genau, die also gesagt haben, ich musste als Kind oder ich habe als Kind. Die das gesagt haben, meinen Sie jetzt Menschen, die das wiederholen würden? Nein, von denen man weiß, dass sie Zeuge in eigener Sache sind, dass sie also nicht etwas erfinden oder etwas weitererzählen, sondern was sie selbst erlebt haben. Ja, das ist ja eben das Problem. Höchstwahrscheinlich kaum welche. Also es gab mal... Sie haben eben selbst erzählt von einem Kind oder einer Person, die Person hat gesagt, als Kind wurde ich auch schon gefilmt oder musste Filme drehen. Das meine ich. Ach so, ja, das ist ein Freund von mir, aber der wurde mit sehr viel Geld ausbezahlt und der ist zwar theoretisch schon noch daran interessiert, da der aber weiß, dass diese Leute den ziemlich einfach auf den Weg räumen, wenn der anfängt zu plaudern und weil er halt einen großen Haufen Geld genommen hat, wird der wahrscheinlich nicht reden. Ich wollte Folgendes wissen. Wie viele Menschen kennen Sie, die von sich selbst sowas mal erzählt haben? Achso, die mir das erzählt haben oder genau. Die das auch wiederholen würden? Nein, die das erzählt haben, ohne es wieder zu wiederholen. Also wo man sagen kann... Also Leute, die es erzählt haben, ohne es zu wiederholen, 1. So dass man sagen kann, ich weiß es von einer Person, die es mir selbst erzählt hat und nicht etwa über Umwege. Verstehen Sie? Also die also tatsächlich Zeuge in eigener Sache sind und nicht sich irgendwie irren oder die, denen man was erzählt hat. Ach so, die es also ja, wissen ja, müssen. Zeugen, ja, die es wissen müssen. Ach so, ja, ja, meine Lebensgefährtin, mich. Und ja, das sind aber schon Leute, die würden das einfach nicht wiederholen. Und dann halt noch 2, 3 Leute oder sogar eventuell 4, aber... Also insgesamt sind es etwa 7 Personen, von denen Sie wissen, dass es tatsächlich solche Kinder-Porno-Film-Aktionen gegeben hat. Ja, ja, also bei der Polizei in der Wartenkammer sind auch Tüten voll Material von sowas. Das Problem ist halt nur, dass die Polizei nicht ermittelt. Also was ist denn in so einer Tüte drin? Also Filme, CDs, Fotos? Ja, CDs waren das zu dem Zeitpunkt noch. Und Videokassetten wird es wahrscheinlich auch viele geben. Aber lassen Sie mich mal erklären. Also es gibt bei der Polizei eine Art Sondereinheit für kinderpornografisches Material, das festgestellt wurde. Die hat 3 Mitarbeiter. Und selbst wenn die diese Mitarbeiterzahl verzehnfachen würden, würden die knapp 20 bis 30 Jahre brauchen, um das bisher beschlagnahmte Material auch mal auszuwerten. Das heißt, beschlagnahmte Kinderpornografie wird effektiv nicht ausgewertet. Das bringt einfach nichts. Man könnte sich da natürlich selber hinsetzen und man könnte sich abartige Kinderpornos und ziemlich für den Rest seines Lebens jeden Tag einen neuen angucken oder jeden Tag ununterbrochen neues Zeug und man muss halt Glück haben, um auf sowas zu stoßen und naja, es bringt nicht viel, weil die Polizei anscheinend kein echtes Interesse hat, sowas aufzudecken. Man tut so, als wäre, ja, was heißt Angst? Ja, das könnte hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht wirklich sein, dass es hier in Nordrhein-Westfalen Angst ist. Also, ja.